2011 inspiriert reiste ich nach Frankreich, Paris. Drei Monate ungerechten Wartens, verschwörerische Bürokraten verzögerten meine Abreise. Ich verkaufte meine Wohnung, um zu überleben. Ende November kam ich in Madras an. 2011, ein Jahr, das meine Existenz spalten würde. April markierte das Ende der Kurse, eingeschlossen blickte ich von einem Turm auf Chenet Tempel. Dreimal riefst du mich wie Samuel. Nachts im Nebenzimmer fand ich dein Bild verlassen. Warum verstößt du mich aus deinem Leben? Dein blutendes Herz leuchtete vor mir. Du bist nicht der weiße Mann, der dort abgebildet ist, antwortetest du mit ruhiger, klarer Stimme. Richte mich nicht nach meinem Gesicht, sondern nach meinem Herzen. Hab Mitleid mit deinen europäischen Brüdern, fügtest du hinzu. Sie können nicht mehr herrschen, sie sind verloren. Reuevoll weinte ich zu deinen Füßen. Wie konnte ich dich nach dem Äußeren richten? Inspiriert reiste ich nach Frankreich, Paris. Drei Monate ungerechten Wartens, verschwörerische Bürokraten verzögerten meine Abreise. Ich verkaufte meine Wohnung, um zu überleben. Ende November kam ich in Madras an. 2011, ein Jahr, das meine Existenz spalten würde. April markierte das Ende der Kurse, eingeschlossen blickte ich von einem Turm auf Chenet Tempel. Dreimal riefst du mich wie Samuel. Nachts im Nebenzimmer fand ich dein Bild verlassen. Warum verstößt du mich aus deinem Leben? Dein blutendes Herz leuchtete vor mir. Du bist nicht der weiße Mann, der dort abgebildet ist, antwortetest du mit ruhiger, klarer Stimme. Richte mich nicht nach meinem Gesicht, sondern nach meinem Herzen. Hab Mitleid mit deinen europäischen Brüdern, fügtest du hinzu. Sie können nicht mehr herrschen, sie sind verloren. Reuevoll weinte ich zu deinen Füßen. Wie konnte ich dich nach dem Äußeren richten?